Er blieb genau 10 Minuten und verstand es, Pulcheria Alexandrowna vollkommen zu beruhigen. Er sprach mit ungewöhnlicher Teilnahme, aber zurückhaltend und sehr ernst, ganz wie ein 27-jähriger Arzt bei einer wichtigen Konsultation. Mit keinem Wort schweifte er vom Gegenstand ab und zeigte nicht den geringsten Wunsch, mit den Damen in ein persönlicheres und privates Verhältnis zu kommen. Als er beim Eintritt gesehen hatte, wie auffallend schön Avdotja Romanowna war, vermied er, sie anzusehen und wandte sich während des ganzen Besuches ausschließlich an Pulcheria Alexandrowna. Dies alles gewährte ihm eine außerordentliche innere Zufriedenheit. Über den Kranken äußerte er, dass er ihn gegenwärtig in durchaus befriedigendem Zustand gefunden habe. Seinen Beobachtungen nach habe die Krankheit des Patienten außer der schlechten materiellen Lage in den letzten Monaten noch einige seelische Ursachen. Sie ist sozusagen das Resultat vieler komplizierter moralischer und materieller Einflüsse, Aufregungen, Sorgen, gewisser Ideen und dergleichen. Als er zufällig bemerkte, dass Avdotja Romanowna hierauf besonders aufhorchte, ging er auf dieses Thema näher ein. Auf die angstvolle und schüchterne Frage Pulcheria Alexandrownas wegen seines gewissen Verdachts von möglicher Geistesstörung antwortete er mit ruhigem und offenem Lächeln, dass man seine Worte übertrieben habe, dass man bei dem Kranken wohl eine fixe Idee, etwas, das auf Monomanie deute, konstatieren könne. Er, Sosimow, verfolge jetzt besonders diesen äußerst interessanten Zweig der Medizin. Aber man dürfe auch nicht vergessen, dass der Kranke bis heute in fieberhaften Fantasien befangen war und selbstverständlich werde die Ankunft der Verwandten auf ihn kräftigend, zerstreuend und wohltuend wirken. Vorausgesetzt, dass neue, besondere Erschütterungen vermieden werden können, fügte er bedeutungsvoll hinzu. Dann erhob er sich, verabschiedete sich einfach und freundlich, begleitet von Segnungen, heißer Dankbarkeit und Bitten. Auch die Hand Avdotja Romanownas streckte sich ihm sogar, ohne dass er sie suchte, zum Abschied entgegen, und er ging fort, außerordentlich zufrieden mit seinem Besuch und noch mehr mit sich selbst. »Und morgen wollen wir weitersehen. Jetzt legen Sie sich zur Ruhe, unbedingt und sofort«, schärfte Rasumichin ihnen eifrig ein, bevor er mit Sosimow fortging. »Morgen bin ich möglichst früh mit einem Bericht bei Ihnen.«